Kapitel 15 Terminvereinbarung. Lüders und Baran, Laurel von Marzahn, guten Tag. Hallo Herr von Marzahn, hier spricht Claudia Behrendt von Globus Reisen. Hallo Frau Behrendt, wie geht's? Danke, gut, auch wenn es hier momentan ziemlich stressig zugeht. Herr von Marzahn, ich habe Ihnen heute Morgen eine Mail geschrieben. Mir ist nämlich an unserem Gesprächstermin nächsten Donnerstag eine unerwartete Dienstreise dazwischen gekommen, die sich leider nicht aufschieben lässt. Das heißt, ich muss leider absagen. Weil Sie nicht zurückgemailt und auch nicht angerufen haben, dachte ich, ich melde mich einfach mal kurz bei Ihnen. Das war eine sehr gute Idee, denn unser Server wird gerade umgestellt. Und das bedeutet keine Mails heute. Oh je. Ich schlage Ihnen vor, für nächste Woche einen neuen Termin auszumachen. Wie wäre es denn mit Dienstagvormittag um 10? Mittwochnachmittag um 2 ginge auch bei mir. Nächste Woche sieht bei mir ganz schlecht aus. Und wenn wir den Termin nicht nach hinten verschieben, sondern einfach um einen Tag vorverlegen, das heißt von Donnerstag auf diesen Mittwoch, also übermorgen? Ja, das ist mir recht. Passt Ihnen 9:30? 9:30, ja, das geht. Prima. Dann erwarte ich Sie übermorgen um 9:30 bei uns in der Agentur. Alles klar. Bis Dienstag, Herr von Marzahn. Bis Dienstag. Tschüss. Tschüss.